Tragen in Scham. Ich hab deine Wille an und ich sehe, du bist der einzige Mann. Deine Augen funkeln heller wie die Sterne und dein Charakter gibt mir Sicherheit. Schlaf, den ich mir wünsche, guck, ich lieg nachts wach. Ich hab gedacht an diese Frau, finde einfach keinen Schlaf. Wo steckt die Liebe zwischen all diesen Spasten? Ich fühl mich nicht vollendet, viel wie das letzte Teil des Puzzles. Und das macht mich kaputt, ich weiß, wer sie ist. Doch Überwindung ist nicht da, bin ein Typ, der wenig spricht. Sie denkt bestimmt, ich sei behindert, hab sie nicht verdient. Doch wie gern würde ich diese schöne Frau in meine Arme schließen. Und trotzdem steh ich da, bin steif wie ein Baum. Die Zeit kam, als hätte ich noch eine Bombe gebaut. Doch es ist nur mein Herz, es schlägt laut. Jetzt heißt es kämpfen oder geben auf. Sag, ich liebe dich, wenn ich den Engel über den Weg sah. Ich hoffe, du hast es jetzt. This is my heart, believing before you. This is me down on my knees. Always mysterious ones.